Deutschlandfunk Kultur Tonart. Vor 80 Jahren, im Januar 1939, ging die Geschichte von Blue Note Records los in New York City. Am 6. Januar gab es die erste Aufnahmesession für eine Plattenfirma, die später mehr sein sollte als nur eine Plattenfirma, nämlich der Ort, an dem der coolste, beste Jazz und am besten verpackte Jazz überhaupt aufgenommen wurde. Zwei deutsch-jüdische Flüchtlinge, Alfred Lion und Francis Wolff, gaben alles für dieses Label, haben sich durch viele Widrigkeiten gesteuert und schrieben Geschichte. Und das ist richtiger Filmstoff. In unserer Reihe zum 80. Geburtstag von Blue Note soll es jetzt darum gehen. Allein in den letzten Monaten sind im deutschsprachigen Raum zwei Filme über das Label erschienen, von Erik Friedler und Sophie Huber. Ende der 90er Jahre wurde auch schon der deutsche Filmemacher Julian Benedict für Blue Note, A Story of Modern Jazz, für einen Grammy nominiert. Vincent Neumann über ein filmreifes Label und seine Geschichte. This is the story of Alfred Lion and Francis Wolff, two German immigrants who founded a jazz record company in 1939 that became very famous in its genre. Diese einführenden Worte aus dem Trailer zu Julian Benedicts Dokumentarfilm Blue Note, A Story of Modern Jazz, könnte man gelinde gesagt als Untertreibung einstufen. Blue Note Records machte sich nicht nur unter Jazz-Kennern einen Namen, bis heute nimmt das Label einen herausragenden Platz in der Musikgeschichte ein. Es gibt eigentlich auch fast kein Label, die in dieser Stringenz das Visuelle und die Qualität der Aufnahmen wiederholt haben. Sagt Julian Benedict, der 1997 als erster deutschsprachiger Regisseur das Phänomen Blue Note unter die Lupe nahm. Zwei jazzbegeisterte Freunde, die Ende der 30er Jahre vor den Nazis nach New York flüchten mussten und dort mit ihrem selbst gegründeten Label die Jazzwelt auf den Kopf stellten. Denn gerade der respektvolle Umgang mit den meist afroamerikanischen Künstlern, für sie selbstverständlich, für die damalige Zeit allerdings außergewöhnlich, machte Alfred Lion und Francis Wolff auch ohne politische Agenda zu intuitiven Vorboten der US-Bürgerrechtsbewegung. Ein Aspekt, dem Erik Friedler in seiner vor kurzem erschienenen Dokumentation It Must Swing, die Blue Note Story, viel Platz einräumt. Was mich beeindruckt hat, war die tiefe Liebe und Zuneigung aller Beteiligten zu diesen beiden Deutschen. Sie sahen sie und sehen sie immer noch als Freunde. Nicht als Executives, nicht als Produzenten, nicht als Mentoren, sondern sie sagen, Blue Note ist Home Base. Blue Note ist unsere Heimat. Und ohne Alfred Lion und Francis Wolff hätten wir niemals diese Karriere gemacht. Ein Label als emotionaler Heimathafen, in dem auch zunächst unprofitable Genies wie Thelonious Monk Zeit zur Entfaltung bekamen, das könnte einer der Gründe sein, warum Blue Note Records zur wohl wichtigsten Plattenfirma in der Entwicklung des Modern Jazz wurde. Und warum fast alle, die dort unter Vertrag standen, auch heute noch gern darüber reden. Also wir haben ja Herbie Hancock und Sonny Rollins und Wayne Shorter und Quincy Jones und Benny Goldson und Ron Carter und Lou Donaldson und Sheila Jordan und Rudy Van Gelder mit seinem letzten Interview, bevor er gestorben ist. Kenny Burrell und George Benson und. Die meisten dieser Künstler aus der ersten oder zweiten Blue Note Generation sind inzwischen schon über 80. Letzte Chance also für Filmemacher wie Erik Friedler, sie noch einmal vor die Kamera zu bekommen. I am proud to be a member of the Blue Note family. Doch inzwischen gibt in der Blue Note Familie eine neue Generation von Musikern den Ton an. I think there's a movement going on now. We have all these other bands coming up that come from a jazz background. I don't feel confined by the restrictions of the jazz genre. Nora Jones lobt die stilistische Freiheit. Robert Glasper erkennt sogar eine ganze Bewegung. Die beiden gehören inzwischen zu den Aushängeschildern des Labels, das sich auch nach Verkauf und Neugründung immer noch größter Beliebtheit erfreut. Die heutige Situation von Blue Note Records, wie sehr der heutige Labelboss Don Was das geistige Erbe von Alfred Lion und Frank Wolff weiterführt, das ist in der Dokumentation Beyond the Notes der Schweizerin Sophie Huber, anders als bei ihren Vorgängern, einer der zentralen Punkte. Für sie ist die Musik von Blue Note, von jedem einzelnen Künstler, auch heute noch ein positives und hoffnungsvolles Statement, ein Ansatz, der ganz im Geiste der Gründerväter von Generation zu Generation weitergegeben wird. So, Sophie Huber führt in ihrem Film die verschiedenen Generationen auch in einer gemeinsamen Aufnahmesession zusammen. Erik Friedler lässt die Bedeutung von Blue Note musikalisch wie gesellschaftlich in erster Linie anhand von Wegbegleitern der beiden Labelgründer Revue passieren. Wie auch immer, die Herangehensweise, die Geschichte von Blue Note Records bietet großartigen Filmstoff. Die Faszination für das Vermächtnis von Alfred Lion und Frank Wolf ist ungebrochen. Julian Benedict wurde 1998 für einen Grammy nominiert. Sophie Huber und Erik Friedler feiern dieser Tage mit ihren Filmen international große Erfolge. Denn nicht nur hierzulande stellt man sich auch heute noch die Frage, wie ausgerechnet zwei idealistische deutsche Musikliebhaber zu gefeierten Wegbereitern des modernen Jazz werden konnten. I don't want to pat myself on the back, but it was pretty daring at that time to come out and say, presenting Thelonious Monk, genius of modern music. That was pretty radical in those days. Wunderbar. Mutig und ziemlich radikal. Alfred Lion war das zum Schluss zu hören, der Gründer von Blue Note Records und Förderer nicht nur von Thelonious Monk, sondern von ganz vielen. Das war ein Ausschnitt aus einem seiner ganz, ganz wenigen Interviews, die er überhaupt gegeben hat. Vor 80 Jahren wurde Blue Note in New York ins Leben gerufen. Morgen Vormittag in der Tonart gibt es noch mehr zu diesem Jubiläum und zu diesem Label.